Nächste Song ist ein neuer Song von uns, der gegen sämtliche Geheimdienste der Gesellschaft und alles andere, die gegen uns sind, spricht. Wach auf! Noch mehr.